WDR 3 Lesung. Wie so viele Künstler suchte auch Paul Gauguin in der Südsee nach dem Paradies, nach dem einfachen Leben, dem Schönen und Unverdorbenen. 1891 kam der französische Maler nach Tahiti. Doch da war die Insel schon längst den europäischen Kolonialmächten zum Opfer gefallen und von der Zivilisation eingeholt. Gauguin forschte nach den Überresten der untergegangenen Kultur. Er malte und schrieb eine autobiografische Erzählung, nicht weniger farbig als seine Bilder. Matthias Lea liest aus Noah Noah von Paul Gauguin. Nach 63-tägiger Überfahrt, 63 Tagen fieberhafter Erwartung, bemerkten wir am 8. Juni in der Nacht seltsame Feuer, die sich im Zickzack auf dem Meere bewegten. Von dem dunklen Himmel löste sich ein schwarzer Kegel mit zackigen Einschnitten. Wir umschifften Morea und hatten Tahiti vor uns. Einige Stunden später begann der Tag zu grauen, wir näherten uns langsam den Klippen, liefen in das Fahrwasser ein und landeten ohne Unfall an der Reede. Der erste Anblick dieses Teils der Insel bietet nichts Außergewöhnliches, nichts, das sich zum Beispiel mit der herrlichen Bucht von Rio de Janeiro vergleichen ließe. Es ist der Gipfel eines zur Zeit der Sintflut überschwemmten Berges, nur die äußerste Spitze ragte aus der Flut hervor. Eine Familie flüchtete sich dahin und gründete ein neues Geschlecht, dann kletterten die Korallen daran empor, setzten sich rings um die Bergspitze fest und bildeten im Laufe der Jahrhunderte neues Land. Es dehnt sich immer noch aus, bewahrt aber den ursprünglichen Charakter der Einsamkeit und Abgeschiedenheit, die das Meer in seiner Unendlichkeit noch erhöht. Um 10 Uhr morgens stellte ich mich bei dem Gouverneur, dem Neger La Cascade, vor, der mich wie eine Persönlichkeit von Ansehen empfing. Ich verdankte diese Ehre meiner Mission, mit der die französische Regierung mich, ich weiß nicht warum, betraut hatte. Allerdings war es eine künstlerische Mission, aber in den Augen des Negers war dies Wort nur das offizielle Synonym für Spionage, und ich bemühte mich vergebens, ihn davon abzubringen. Jedermann in seiner Umgebung teilte seine irrige Ansicht, und als ich sagte, dass meine Mission unbezahlt sei, wollte mir dies niemand glauben. Das Leben zu Papete wurde mir bald zur Last. Das war ja Europa. Das Europa, von dem ich mich zu befreien geglaubt hatte, und dazu noch unter den erschwerenden Umständen des kolonialen Snobismus und der bis zur Karikatur grotesken Nachahmung unserer Sitten, Moden, Laster und Kulturlächerlichkeiten. Sollte ich einen so weiten Weg gemacht haben, um das zu finden, gerade das, dem ich entflohen war? Eine tiefe Traurigkeit bemächtigte sich meiner. Der Traum, welcher mich nach Tahiti geführt, wurde durch die Tatsachen grausam verscheucht. Ich liebte das Tahiti von eh, das jetzige flößte mir Grauen ein. Doch als ich die noch erhaltene physische Schönheit der Rasse sah, konnte ich nicht daran glauben, dass sie nichts von ihrer antiken Größe, von ihren persönlichen und natürlichen Sitten, von ihrem Glauben und ihren Legenden bewahrt haben sollte. Aber wie die Spuren dieser Vergangenheit, wenn sie solche hinterlassen hat, allein entdecken? Wie sie ohne Führung erkennen, wie das Feuer wieder entzünden, von dem selbst die Asche zerstreut ist. So niedergeschlagen ich auch sein mag, pflege ich mein Vorhaben, doch niemals aufzugeben, ohne alles, selbst das Unmögliche versucht zu haben, um zum Ziele zu gelangen. Mein Entschluss war bald gefasst, ich beschloss, Papete zu verlassen, mich von dem europäischen Mittelpunkt zu entfernen. Ich fühlte, dass, wenn ich das Leben der Eingeborenen im Busch völlig mit ihnen teilte, ich allmählich das Vertrauen der Maori gewinnen und sie kennenlernen würde. Und eines Morgens machte ich mich in einem Wagen auf, den ein Offizier mir liebenswürdig zur Verfügung gestellt hatte, um meine Hütte zu suchen. Von einer Seite das Meer, an der anderen das Gebirge, zerklüftetes Gebirge, ein enormer Spalt, den ein an dem Felsen lehnender hoher Mangobaum verdeckt. Zwischen Berg und Meer steht meine Hütte vom Holze des Purao, daneben eine zweite, die ich nicht bewohne, die Faramu, Speisehütte. Morgen. Auf dem Meer, nahe am Strande, sehe ich eine Piroge und darin eine halbnackte Frau. Am Strande einen Mann, ebenfalls unbekleidet. Ein kranker Kokosnussbaum mit verschrumpften Blättern gleicht einem ungeheuren Papagei, der seinen vergoldeten Schwanz herabhängen lässt und eine volle Traube in den Krallen hält. Mit harmonischer Gebärde hebt der Mann mit beiden Händen ein schweres Beil, das oben auf dem silbrigen Himmel eine blaue Spur, unten einen rosigen Einschnitt auf dem abgestorbenen Stamme hinterlässt, wo die von Tag zu Tag aufgesparte Glut von Jahrhunderten in den Flammen eines Augenblicks wieder aufleben wird. In der Piroge ordnete die Frau einige Netze. Abend. Ich war an den Strand gegangen, um eine Zigarette zu rauchen. Die rasch bis zum Horizont gesunkene Sonne versteckte sich schon zur Hälfte hinter der Insel Morea, die mir zur Rechten lag. In dem Zwielicht standen die Berge, deren Vorsprünge alten, mit Zinnen gekrönten Schlössern glichen, in festen schwarzen Silhouetten auf der violetten Glut des Himmels. Kein Wunder, dass mich vor diesen natürlichen Bauwerken Herrschervisionen verfolgen. Der Gipfel dort unten hat die Gestalt eines riesigen Helmes. Die Wogen ringsum, deren Rauschen wie das Lärmen einer gewaltigen Menge klingt, werden ihn niemals erreichen. Unter der Ruinenpracht steht der Helm allein, Beschützer und Zeuge, ein Nachbar des Himmels. Ich fühle von dem Haupte droben einen heimlichen Blick in die Wasser tauchen, die einst das sündige Geschlecht der Lebenden verschlungen hatten, und von dem weiten Spalt, der sein Mund sein könnte, fühle ich ein Lächeln der Ironie oder des Mitleids über das Wasser schweifen, wo die Vergangenheit schläft. Die Nacht brach schnell herein. Morea schlief. Stille. Ich lernte die Stille einer tahitischen Nacht kennen. Ich vernahm nichts als das Schlagen meines Herzens in der Stille. Aber die Mondstrahlen fielen durch das in gleicher Entfernung voneinander stehende Bambusrohr vor meiner Hütte bis auf mein Bett. Und dieser gleichmäßige Schein erweckte in mir die Vorstellung eines Musikinstrumentes, der Rohrpfeife der Alten, die den Maoris bekannt ist und von ihnen Vivo genannt wird. Mond und Bambusrohr zeichneten es übertrieben als ein Instrument, das tagsüber schweigt, aber nachts, dank dem Monde, dem Träumer liebe Melodien ins Gedächtnis zurückruft. Ich schlief bei dieser Musik ein. Zwischen dem Himmel und mir nichts als das hohe, leichte Dach von Pandanusblättern, in denen die Eidechsen nisten. Ich bin weit fort von jenen Gefängnissen, den europäischen Häusern. Eine maorische Hütte trennt den Menschen nicht vom Leben, von Raum und Unendlichkeit. Indessen fühlte ich mich dort sehr einsam. Die Bewohner der Gegend und ich beobachteten einander gegenseitig, und der Abstand zwischen uns blieb der gleiche. Seit dem zweiten Tage waren meine Vorräte erschöpft. Was tun? Ich hatte geglaubt, für Geld alles Notwendige zu finden. Ich hatte mich jedoch getäuscht. Sobald man die Stadt verlassen hat, muss man sich an die Natur halten, um zu leben. Und sie ist reich, sie ist freigebig und verweigert keinem einen Anteil an ihren Schätzen, die unerschöpflich an Bäumen, in den Bergen und im Meere aufgespeichert sind. Aber man muss verstehen, auf die hohen Bäume zu klettern, die Berge zu besteigen und mit schwerer Beute beladen zurückzukehren. Man muss Fische fangen, tauchen, auf dem Meeresgrund die fest an den Steinen haftenden Muscheln losreißen können. Man muss wissen, muss können. Ich, der Kulturmensch, stand in dieser Hinsicht weit hinter den Wilden zurück. Ich beneidete sie. Ich sah ihr glückliches, friedliches Leben um mich her, ohne größere Anstrengung, als die täglichen Bedürfnisse es erforderten, ohne die geringste Sorge um Geld. Wem sollte man etwas verkaufen, wo die Erzeugnisse der Natur jedem zu Gebote stehen? Da, als ich mit leerem Magen auf der Schwelle meiner Hütte saß, und betrübt an meine Lage und die unvorhergesehenen, vielleicht unüberwindlichen Hindernisse dachte, die die Natur zwischen sich und den Kulturmenschen stellt, bemerkte ich einen Eingeborenen, der mir gestikulierend etwas zurief. Die sehr ausdrucksvollen Gebärden ersetzten die Worte, und ich verstand, dass mein Nachbar mich zum Essen einlud. Mit einem Kopfschütteln lehnte ich ab. Dann ging ich beschämt, ich glaube ebenso sehr, weil ich das Anerbieten zurückgewiesen, wie wenn ich es angenommen hätte, in meine Hütte zurück. Nach einigen Minuten stellte ein kleines Mädchen, ohne etwas zu sagen, gekochtes Gemüse und sauber von frisch gepflückten grünen Blättern umhüllte Früchte vor meine Tür. Ich war hungrig und ebenfalls ohne ein Wort zu sagen nahm ich es an. Kurz darauf ging der Mann an meiner Hütte vorüber und fragte lächelnd, ohne stehen zu bleiben, »Paya?« Ich erriete, »bist du zufrieden?« Das war der Beginn gegenseitiger Vertraulichkeit zwischen mir und den Wilden. Wilde. Dieses Wort kam mir unwillkürlich über die Lippen, als ich diese schwarzen Wesen mit den Kannibalenzähnen betrachtete. Doch bald erkannte ich ihre echte, ihre fremdartige Anmut. Wie jenes braune Köpfchen mit den sanften, niedergeschlagenen Augen. Wie jenes Kind unter Büschen großer Blätter des Girumon mich eines Morgens ohne mein Wissen beobachtete und entfloh, als mein Blick dem Seinen begegnete. Wie sie mir, war ich ihnen eine Ursache des Staunens, einer, dem alles neu war, der nichts kannte. Denn ich konnte weder ihre Sprache noch ihre Gebräuche, selbst nicht die einfachsten notwendigen Handgriffe. Wie jeder von ihnen für mich, war ich für jeden von ihnen ein Wilder. Und wer von uns beiden hatte recht? Ich versuchte zu arbeiten, machte allerlei Notizen und Skizzen, aber die Landschaft mit ihren starken, reinen Farben blendete mich, machte mich blind, ich war immer unentschieden, suchte und suchte. Und dabei war es so einfach zu malen, wie ich es sah, ohne viel Überlegung ein Rot neben ein Blau zu setzen. Vergoldete Gestalten in Bächen und am Strande entzückten mich. Warum zögerte ich, diesen Sonnenjubel auf meine Leinwand zu bannen? Oh, diese alten europäischen Überlieferungen, die furchtsame Ausdrucksart entarteter Rassen. Meine Nachbarn sind mir Freunde geworden. Ich esse und kleide mich wie sie. Wenn ich nicht arbeite, teile ich ihr Leben der Einfalt und der Freude, das sich zuweilen jäh in Ernst verwandelt. Abends versammelt man sich in Gruppen am Fuße der buschigen Sträucher, die die zerzausten Wipfel der Kokosnussbäume überragen, oder Männer und Frauen, Greise und Kinder vereinen sich. Die einen stammen aus Tahiti, andere von den Tongas und wieder andere von den Marquesas-Inseln. Die matten Töne ihrer Körper stimmen harmonisch zu dem Sammet des Laubes, und aus ihrer kupfernen Brust steigen zitternd Melodien, die von den rauen Stämmen der Kokosnussbäume gedämpft zurückgeworfen werden. Es sind tahitische Gesänge, die Imines. Eine Frau beginnt, ihre Stimme erhebt sich gleich einem Vogel im Fluge und geht durch alle Töne bis zum höchsten der Tonleiter, steigt und sinkt in starken Modulationen und schwebt schließlich über den Stimmen der übrigen Frauen, die ihrerseits nun auffliegen, wenn man so sagen darf, ihr folgen und sie getreulich begleiten. Mit einem einzigen gutturalen, barbarischen Schrei schließen zuletzt alle Männer einstimmig den Gesang. Zuweilen kommt man zum Plaudern oder Singen in einer Hütte zusammen. Mit einem Gebet wird begonnen, ein Greis spricht es gewissenhaft vor und alle Anwesenden wiederholen es. Dann wird gesungen oder es werden lustige Geschichten erzählt. Der Inhalt dieser Erzählungen ist sehr zart, kaum greifbar. Es sind in das Gewebe gestickte durch ihre Naivität so feine Details, die sie belustigen. Seltener gibt man sich mit der Erörterung ernster Fragen oder weiser Vorschläge ab. Eines Abends wurde folgender gemacht, den ich nicht ohne Staunen hörte. »In unserem Dorf«, sagte ein Greis, »sieht man hier und dort zerfallene Häuser, geborstene Mauern und morsche, halboffene Dächer durch die Nässe dringt, wenn es zufällig einmal regnet. Warum? Jedermann hat das Recht, vor Wind und Wetter geschützt zu sein. Es fehlt weder an Holz noch an Laub zur Herstellung der Dächer. Ich schlage vor, gemeinschaftlich geräumige, solide Hütten anstelle der unbewohnbar gewordenen zu bauen. Wir wollen alle der Reihe nach Hand anlegen.« Alle Anwesenden spendeten ihm ohne Ausnahme Beifall. Der Antrag des Kreises wurde einstimmig angenommen. »Ein kluges und gutes Volk«, dachte ich, als ich abends nach Hause kam. Aber am folgenden Tage, als ich mich nach dem Beginn der gestern verabredeten Arbeit erkundigte, merkte ich, dass niemand mehr daran dachte. Das tägliche Leben nahm wieder seinen Gang und die von dem weisen Ratgeber bezeichneten Häuser blieben verfallen wie zuvor. Auf meine Fragen erhielt ich nur ein ausweichendes Lächeln zur Antwort. Aber gerunzelte Brauen zogen bedeutsame Linien in diese träumerischen Stirnen. Ich zog mich verwirrt, aber mit dem Gefühl zurück, eine tüchtige Lektion von meinen Wilden erhalten zu haben. Sie taten wahrlich recht, dem Vorschlag des Greises beizustimmen. Vielleicht hatten sie auch recht, dem gefassten Entschluss nicht weiter Folge zu leisten. Wozu arbeiten? Die Götter sind da, ihrem Getreuen von den Gütern der Natur zu spenden. Morgen? Vielleicht. Aber was auch geschehen mag, heiter und wohltätig wird die Sonne morgen aufgehen, wie sie es heute getan. Die Zivilisation verlässt mich allmählich. Ich fange an, einfach zu denken, nur wenig Hass gegen meine Nächsten zu empfinden, eher ihn zu lieben. Ich genieße alle Freuden des Lebens, animalische wie menschliche, bin alles Erkünstelten, aller Konvention, aller Gewohnheiten ledig. Ich komme der Wahrheit nahe, der Natur. Mit der Gewissheit, eine Reihe freier, schöner Tage wie der heutige vor mir zu haben, senkt sich Friede auf mich herab. Ich entwickle mich normal und beschäftige mich nicht mit unnützen Dingen. Ich habe einen Freund gewonnen. Er ist von selber zu mir gekommen, und ich darf gewiss sein, dass kein niedriger Eigennutz ihn dazu veranlasst hat. Es ist einer meiner Nachbarn, ein schlichter, sehr schöner junger Bursche. Meine farbigen Bilder und meine Holzschnitzereien haben seine Neugierde geweckt, meine Antworten auf seine Fragen haben ihn belehrt. Es vergeht kein Tag, an dem er mir nicht beim Malen oder Schnitzen zuschaut. Abends, wenn ich von meiner Arbeit ausruhte, plauderten wir miteinander. Als neugieriger junger Wilder fragte er mich nach europäischem Leben, besonders nach Liebessachen, und mehr als einmal brachten seine Fragen mich in Verlegenheit. Aber seine Antworten waren noch naiver als seine Fragen. Eines Tages gab ich ihm meine Werkzeuge und ein Stück Holz. Ich wollte, dass er den Versuch mache, zu schnitzen. Verwirrt und schweigend schaute er mich erst an, dann gab er mir Holz und Werkzeug wieder zurück und sagte schlicht und treuherzig, ich sei nicht wie die anderen. Ich verstände Dinge, zu denen andere Menschen unfähig wären, und sei anderen nützlich. Ich glaube, Jutefa ist der erste Mensch, der mir das gesagt hat. Es war die Sprache des Wilden oder des Kindes, denn man muss eins von beiden sein, nicht wahr, um zu glauben, dass ein Künstler ein nützlicher Mensch sei. Durch das Tal von Punaru, eine tiefe Kluft, die Tahiti in zwei Teile trennt, gelangt man zu dem Plateau von Tamanuu. Von dort kann man den Mittelpunkt der Insel sehen. Man hatte mir davon oft wie von etwas Wunderbarem gesprochen, und ich hatte mir vorgenommen, allein hinzugehen und dort einige Tage zu verbringen. »Aber was wirst du nachts machen? Die Tupapau werden dich ängstigen. Man darf die Berggeister nicht stören.« »Du bist toll!« Ich war es wahrscheinlich, denn diese besorgte Unruhe meiner tahitischen Freunde stachelte meine Neugierde nur noch mehr. In einer Nacht machte ich mich also vor Tagesanbruch auf. Nicht ohne Schwierigkeit langte ich endlich beim Arorai, dem Gipfel des gefürchteten heiligen Berges, an. Es war Abend, der Mond ging auf, und als ich ihn die raue Stirn des Berges weich in seinen leichten Schimmerhüllen sah, erinnerte ich mich der berühmten Sage »Parao Hina Tefatu«. Hina sprach zu Tefatu. Eine uralte Sage, die die Mädchen abends gern erzählen und für die sie als Schauplatz gerade den Ort bezeichnen, wo ich mich befand. Ich glaubte es zu sehen. Den mächtigen Kopf eines Gottmenschen, das gewaltige Haupt eines Helden, dem die Natur das stolze Bewusstsein seiner Kraft gegeben, ein herrliches Riesenantlitz, wie an der Schwelle des Alls. Und eine sanfte, zärtliche Frau, die leise das Haar des Gottes berührt und spricht, »Lasse den Menschen wieder auferstehen, wenn er gestorben ist.« Und die strengen, doch nicht grausamen Lippen des Gottes öffnen sich, um zu antworten, »Nein, ich werde ihn nicht auferstehen lassen. Der Mensch wird sterben.« Die Pflanzen werden sterben wie sie, die sich davon nähren, Die Erde wird untergehen. Sie wird untergehen, um nicht wieder zu erstehen. Hina erwiderte: Tue, wie es dir gefällt. Ich aber werde den Mond wieder auferstehen lassen. Und was Hina gehörte, fuhr fort zu leben. Was Tefatu gehörte, ging unter, und der Mensch musste sterben. Ich war seit einiger Zeit missmutig geworden. Meine Arbeit litt darunter. Zwar fehlten mir viele wesentliche Hilfsmittel, es verstimmte mich, künstlerischen Aufgaben, die mich berauschten, machtlos gegenüberzustehen, aber hauptsächlich fehlte mir die Lust. Und diese Stille tat mir nicht gut. Ich beschloss, fortzugehen, eine Fahrt um die Insel zu machen, für die ich kein bestimmtes Ziel festsetzte. Während ich meine Vorbereitungen traf, ein paar leichte Pakete für die Bedürfnisse der Reise und meine Studien ordnete, schaute mein Nachbar und Freund Anani mir beunruhigt zu. Nach langem Zögern, begonnenen und wieder unterbrochenen Gebärden, deren klare Deutlichkeit mich sehr belustigte und zugleich rührte, entschloss er sich endlich, mich zu fragen, ob ich mich anschickte, fortzugehen. »Nein«, erwiderte ich, »ich will nur einen Ausflug von mehreren Tagen machen. Ich komme wieder.« Er glaubte mir nicht und fing an zu weinen. Sein Weib gesellte sich zu ihm und versicherte mich ihrer Zuneigung, sagte mir, dass ich kein Geld brauche, um unter ihnen zu leben, dass ich, wenn ich wollte, einst für immer dort ruhen könnte. Sie wies auf einen mit einem Bäumchen geschmückten Grabhügel nahe bei ihrer Hütte. Und plötzlich verlangte mich danach, dort zu ruhen. Da würde mich wenigstens in alle Ewigkeit niemand stören. »Ihr Europäer seid seltsam«, fügte das Weib des Anani hinzu. »Ihr kommt, ihr versprecht zu bleiben, und wenn man euch lieb hat, geht ihr wieder. Ihr sagt, um wiederzukommen, aber ihr kehrt niemals zurück. Ich aber schwöre, dass es meine Absicht sei, diesmal wiederzukommen. Später, ich wagte nicht zu lügen, später wüsste ich noch nicht.« Schließlich ließen sie mich ziehen. Ich weiche von dem Weg ab, der am Strande entlang geht, und schlage einen schmalen Pfad durch tiefes Dickicht ein. Der Weg führt mich so weit ins Gebirge, dass ich nach Verlauf einiger Stunden ein kleines Tal erreiche, deren Bewohner noch nach altem maorischem Brauch leben. Sie sind still und glücklich. Sie träumen, sie lieben, schlafen und singen, sie beten, und das Christentum scheint noch nicht bis hierher gedrungen zu sein. Deutlich sehe ich die Statuen ihrer Gottheiten vor mir, obwohl sie in Wirklichkeit längst verschwunden sind, besonders die Statue der Hina und die Feste zu Ehren der Mondgöttin. Das Götzenbild aus einem einzigen Block misst 10 Fuß von einer Schulter zur anderen und 40 Fuß in der Höhe. Auf dem Haupte trägt sie in Gestalt einer Kappe einen riesigen Stein von rötlicher Farbe. Um sie herum wird nach altem Ritus der Matamua getanzt, und das Vivo stimmt seinen Ton je nach der Farbe der Stunde froh, heiter oder düster und traurig. Ich setze meinen Weg fort. In Taravao, am anderen äußersten Ende der Insel, leiht ein Gendarme mir sein Pferd, und ich trabe an der von Europäern wenig besuchten Küste entlang. In Faone, einem kleineren Ort vor dem bedeutenderen Itia, ruft mich ein Eingeborener an. »Hey, Mann der Menschenmacht!« Er weiß, dass ich Maler bin. »Haere mai tamaha? Komm und iss mit uns!« Die tahitische Formel der Gastfreundschaft. Ich lasse mich nicht bitten, so anmutend und herzlich ist das die Einleitung begleitende Lächeln. Ich steige vom Pferde, mein Wirt nimmt das Tier am Zaum und bindet es ohne eine Spur von Unterwürfigkeit geschickt an einen Baum. Dann treten wir miteinander in eine Hütte, wo Männer und Frauen plaudernd und rauchend auf dem Boden sitzen. Um sie her spielen und tummeln sich die Kinder. »Wohin willst du?« fragt mich eine schöne, etwa 40-jährige Maori. »Ich will nach Itia.« »Wozu?« Ich weiß nicht, was mir in den Sinn kam. Oder vielleicht nannte ich den wahren, mir bis dahin noch selber verborgenen Zweck meiner Reise. »Um dort eine Frau zu suchen«, antwortete ich. In Faone gibt es viele und hübsche. Willst du eine von ihnen? Ja. Wohlan, gefällt sie dir, so will ich sie dir geben. Es ist meine Tochter. Ist sie jung? Ja. Ist sie hübsch? Ja. Ist sie gesund? Ja. Gut, so bring sie mir. Die Frau ging hinaus. Nach einer Viertelstunde, als das Mahl wilde Bananen und Krabben aufgetragen wurde, kam sie in Begleitung eines jungen Mädchens wieder herein, das ein kleines Bündel in der Hand hielt. Durch das Gewand von sehr durchsichtigem rosa Musselin schimmerte die goldige Haut ihrer Schultern und Arme. Zwei Knospen hoben sich schwellend an ihrer Brust. Es war ein schlankes, großes, kräftiges Kind von wunderbarem Ebenmaß. Aber in dem schönen Gesicht fand ich nicht jenen Typus wieder, der mir sonst überall auf der Insel begegnet war. Auch das Haar war ungewöhnlich buschig und leicht gewellt. In der Sonne bot alles dies eine wahre Orgie von Chrom. Man sagte mir, dass sie von den Tongas abstamme. Ich begrüßte sie, sie lächelte und setzte sich neben mich. »Du hast keine Furcht vor mir?« fragte ich. »Eiter!« »Nein.« »Willst du für immer in meiner Hütte wohnen?« »Eher, ja.« »Du bist nie krank gewesen.« »Eiter!« Das war alles. Mir schlug das Herz, während das Mädchen gelassen am Boden vor mir die Speisen auf einem großen Bananenbrett für mich anrichtete. Ich aß mit gutem Appetit, aber ich war zerstreut und tief erregt. Dieses Kind von etwa 13 Jahren, 18 bis 20 in Europa, entzückte mich, schüchterte mich ein und erschreckte mich fast. Was mochte in dieser Seele vorgehen? Und ich, der so alt war im Vergleich zu ihr, ich zögerte einen Augenblick, den so eilig abgeschlossenen Vertrag zu unterzeichnen, bei dem doch alle Vorteile auf meiner Seite waren. Vielleicht, dachte ich, gehorchte sie einem Befehl der Mutter. Vielleicht ist es ein Handel, den sie unter sich ausgemacht haben. Ich beruhigte mich, als ich in den Zügen des jungen Mädchens, in seinem Gebaren und seiner Haltung, die Zeichen wahrer Unabhängigkeit und Stolzes erkannte, die so charakteristisch für seine Rasse sind. Und mein Vertrauen ward vollkommen und unerschütterlich, als ich, nach eingehender Forschung, deutlich jenen Ausdruck von Heiterkeit bei ihr wahrnahm, der bei jungen Wesen immer eine ehrenhafte, löbliche Handlung begleitet. Allein der spöttische Zug um ihren hübschen, weichen, sinnlichen Mund war mir eine Gewähr dafür, dass die Gefahren des Abenteuers nur für mich bestanden, nicht für sie. Ich leugne nicht, dass mir in einer seltsam bedrückenden Angst ganz beklommen zumute war, als ich die Schwelle der Hütte überschritt. Die Stunde der Abreise war gekommen. Ich stieg zu Pferde, das Mädchen folgte mir, von der Mutter, einem Mann und zwei jungen Frauen, seinen Tanten, wie es sagte, begleitet. Wir kehrten nach Taravao zurück, das 9 Kilometer von Faone entfernt ist. Nach dem ersten Kilometer hieß es »Parahi Teye«, »Hier mache Halt«. Ich stieg vom Pferde und wir traten alle sechs in eine große, sauber gehaltene, beinahe reiche, mit hübschen Matten ausgestattete Hütte. Ein noch junges und außerordentlich liebenswürdiges Paar bewohnte sie. Meine Braut setzte sich neben die Frau und stellte mich vor. »Dies ist meine Mutter«, sagte sie. Dann wurde schweigend ein Becher mit frischem Wasser gefüllt, von dem wir alle der Reihe nach feierlich tranken, als handele es sich um einen alten, frommen Brauch. Hierauf sagte die eben von meiner Braut als ihre Mutter bezeichnete Frau mit gerührtem Blick und feuchten Wimpern zu mir, »Du bist gut?« Nicht ohne Verwirrung antwortete ich nach einer Prüfung meines Gewissens, »Ich hoffe es.« »Wirst du meine Tochter glücklich machen?« »Ja.« »In 8 Tagen muss sie wiederkommen. Wenn sie nicht glücklich ist, wird sie dich verlassen.« Meine Frau war nicht sehr gesprächig, heiter und melancholisch zugleich, vor allem aber spottlustig. Wir hörten nicht auf, uns gegenseitig zu studieren, aber sie blieb unergründlich und ich war bald der Besiegte in diesem Kampf. Der gute Vorsatz, mich zu überwachen, zu beherrschen, um ein scharfsichtiger Beobachter zu werden, half mir wenig. Meine Kraft ging bald zu Ende und ich war für Tihura in kurzer Zeit ein offenes Buch. Ich ward nun gewissermaßen auf meine Kosten und an meiner eigenen Person der tiefen Kluft gewahr, die eine australische Seele von einer lateinischen und besonders einer französischen Seele trennt. Die Seele der Maoris offenbart sich nicht sogleich. Es bedarf großer Geduld und Studiums, um ihrer habhaft zu werden. Und selbst wenn man sie von Grund aus zu kennen meint, bringt sie einen durch ganz unvorhergesehene Sprünge aus der Fassung. Und während man durch dies Gebaren verwirrt ihr innerstes Wesen sucht, bewahrt sie ihre unverwüstlich fröhliche Zuversicht und sorglose Leichtherzigkeit, die vielleicht weniger echt ist, als es den Anschein hat. Für meinen Teil verzichtete ich bald auf Grübeleien, die mich hinderten, mein Leben zu genießen. Voll Vertrauen erwartete ich mit der Zeit Offenbarungen, die mir anfangs verwehrt blieben. Die Woche verstrich so, und ich hatte ein Gefühl von Kindlichkeit, das ich vormals nie gekannt. Ich liebte Tihura und sagte es ihr, aber es machte sie lachen, sie wusste es ja. Auch sie schien mich zu lieben, doch sprach sie davon nicht zu mir. Aber zuweilen, in der Nacht, leuchtete das Gold von Tihuras Haut. Am achten Tag, mir war, als hätten wir eben erst miteinander unsere Hütte betreten, bat Tihura mich um Erlaubnis, ihre Mutter in Faone zu besuchen. Es war eine versprochene Sache. Betrübt fügte ich mich, band einige Piaster in ihr Taschentuch, von denen sie die Kosten der Reise und Rum für ihren Vater bestreiten konnte, und begleitete sie zu dem Wagen. Ich hatte das Gefühl eines Abschieds für immer. Die folgenden Tage waren qualvoll. Die Einsamkeit trieb mich aus der Hütte, und Erinnerungen riefen mich dahin wieder zurück. Keine Studie vermochte, meine Gedanken zu fesseln. Eine zweite Woche verging, und Tihura kehrte zurück. Nun fing ein vollkommen glückliches Leben an. Glück und Arbeit begannen zugleich mit der Sonne und strahlend wie sie. Das Gold von Tihuras Antlitz erhellte das Innere unserer Hütte und die Landschaft ringsum mit einem Schimmer von Freude und Heiterkeit. Sie studierte mich nicht mehr und ich nicht sie. Sie verheimlichte mir ihre Liebe nicht länger und ich sprach ihr nicht mehr von der meinen. Wir lebten beide in aller Einfachheit. Wie wohl tat es sich, morgens im nächsten Bach zu erfrischen, ganz wie ich mir denke, dass es im Paradies der erste Mann und das erste Weib getan. Paradies von Tahiti. Nawe, Nawe, Fenua. Köstliches Land. Und die Eva dieses Paradieses gestaltete sich immer liebevoller und empfänglicher. Ich bin von ihrem Duft durchdrungen. Noah, Noah. Sie ist zur rechten Zeit in mein Leben getreten. Früher hätte ich sie vielleicht nicht verstanden, und später wäre es zu spät gewesen. Jetzt verstehe ich sie, wie ich sie liebe, und durch sie dringe ich in Mysterien ein, die mir bis dahin unzugänglich waren. Tihura war bald sehr liebevoll und vernünftig, bald ausgelassen und sehr übermütig. Zwei entgegengesetzte Wesen, ohne viele andere unendlich verschiedene mitzurechnen, in einem vereint, die sich gegenseitig Lügen straften und in betäubender Geschwindigkeit unvermittelt aufeinander folgten. Sie war nicht veränderlich, sondern doppelt, dreifach, hundertfach, das Kind einer alten Rasse. Eines Tages kommt ein Hausierer, der ewige Jude. Er macht die Inseln unsicher wie das Festland und bringt ein Kästchen mit Schmucksachen aus vergoldetem Kupfer an. Er breitet seine Ware aus und alle umringen ihn. Ein paar Ohrringe gehen von Hand zu Hand. Die Augen der Frauen leuchten, jede möchte sie haben. Tihura runzelt die Brauen und sieht mich an. Ihre Augen reden sehr deutlich. Ich stelle mich, als ob ich sie nicht verstände. Sie zieht mich in eine Ecke. Ich will sie haben. Ich erkläre ihr, dass dieses Zeug in Frankreich gar keinen Wert habe, dass sie aus Kupfer seien. Ich will sie haben. Nicht doch für solche Dummheit 20 Francs bezahlen. Das wäre eine Torheit. Nein. Ich will sie haben. Und mit leidenschaftlicher Zungenfertigkeit, die Augen voll Tränen, dringt sie in mich. Wie? Würdest du dich nicht schämen, diesen Schmuck in den Ohren einer anderen zu sehen? Einer dort spricht schon davon, sein Pferd zu verkaufen, um seiner Fahina die Ohrringe zu schenken. Ich kann auf diese Torheit nicht eingehen und schlage es ihr zum zweiten Mal ab. Tehura blickt mich starr an, ohne noch ein Wort zu verlieren, und weint. Ich gehe fort, komme wieder zurück, gebe dem Juden schließlich die 20 Francs und die Sonne scheint wieder. 2 Tage später war ein Sonntag. Tehura macht große Toilette. Das Haar wird mit Seife gewaschen, dann in der Sonne getrocknet und schließlich mit duftendem Öl eingerieben. In ihrem schönsten Kleide, eins von meinen Taschentüchern in der Hand, eine Blume hinterm Ohr und mit nackten Füßen geht sie zum Tempel. »Und deine Ohrringe?« frage ich. Tehura verzieht verächtlich den Mund. »Sie sind ja aus Kupfer.« Und mit lautem Lachen überschreitet sie die Schwelle der Hütte und geht, plötzlich wieder ernst geworden, davon. Die Mittagsruhe verbringen wir, wie an jedem anderen Tage, schlafend oder träumend nebeneinander. Vielleicht sieht Tehura in ihrem Traume andere Ohrringe glitzern. Ich möchte alles vergessen, was ich weiß, und immer schlafen. Tehura besucht regelmäßig den Gottesdienst und befolgt die Vorschriften der offiziellen Religion. Aber sie weiß die Namen aller Götter des maorischen Olymps auswendig, und das ist keine Kleinigkeit. Sie kennt ihre Geschichte, sie lehrt mich, wie sie die Welt erschaffen haben, wie sie herrschen und wie sie geehrt sein wollen. Die strengen Lehren der christlichen Moral sind ihr fremd oder sie kümmert sich nicht darum. Denkt zum Beispiel nicht daran zu bereuen, dass sie die Konkubine, wie sie es nennen, eines Tane ist. Ich weiß nicht recht, wie sie Jesus und Taaroa in ihrem Glauben zueinander stellt. Ich glaube, sie verehrt alle beide. Nach und nach hat sie mir einen ganzen Kursus über tahitische Religion gehalten. Dafür versuche ich, ihr aufgrund europäischer Kenntnisse einige Naturphänomene zu erklären. Die Sterne interessieren sie sehr. Sie fragt mich nach der französischen Benennung des Morgen-, des Abendsterns und der anderen Gestirne. Es wird ihr schwer zu begreifen, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Sie nennt mir die Sterne in ihrer Sprache, und während sie erzählt, sehe ich beim Schein der Gestirne, die selber Gottheiten sind, die heiligen Gestalten der maorischen Beherrscher der Luft, des Feuers, der Inseln und Meere deutlich vor mir. Die Bewohner von Tahiti haben immer, soweit man auch in ihrer Geschichte zurückgreift, ziemlich ausgedehnte Kenntnisse in der Astronomie besessen. Die periodischen Feste der Arewa, Mitglieder einer geheimen religiösen und zugleich politischen Gesellschaft, die auf den Inseln herrschte, wurden nach der Stellung der Gestirne bestimmt. Selbst die Natur des Mondlichtes scheint den Maoris nicht unbekannt gewesen zu sein. Sie nehmen an, dass der Mond eine der Erde sehr ähnliche Kugel sei, wie diese bewohnt, und reich an Produkten wie die unsrigen. Die Entfernung der Erde vom Monde schätzen sie auf ihre Weise. Eine weiße Taube brachte den Samen des Baumes Ora vom Mond auf die Erde. Sie brauchte 2 Monde, den Trabanten zu erreichen, und als sie nach abermals 2 Monden auf die Erde fiel, war sie federlos. Dieser Vogel hat von allen den Maoris bekannten Vögeln den schnellsten Flug. Seit etwa 14 Tagen wimmelte es von sonst selten auftretenden Fliegen, die unerträglich wurden. Aber die Maoris freute es, denn die Thunfische und andere Fische stiegen vom Grunde an die Oberfläche. Die Fliegen kündigten die Zeit des Fischfangs, die Zeit der Arbeit an. Man vergesse nicht, dass Arbeit auf Tahiti ein Vergnügen ist. Jeder prüfte die Haltbarkeit seiner Netze und seine Angeln. Frauen und Kinder halfen mit ungewöhnlichem Eifer, Netze oder vielmehr lange Gitter von Kokosnussblättern an den Strand und auf die Korallenriffe zwischen Land und Klippen zu schleppen. Auf diese Art werden gewisse Köderfischchen gefangen, die am schmackhaftesten für die Thunfische sind. Als die Vorbereitungen beendet waren, was etwa 3 Wochen in Anspruch genommen hatte, wurden 2 große, miteinander verbundene Pirogen aufs Meer gelassen, an denen vorn eine sehr lange, mit einem Angelhaken versehene Stange angebracht war, die mittels 2 hinten befestigter Taue schnell gehoben werden konnte. Sobald der Fisch angebissen hat, wird er sofort herausgezogen und in dem Fahrzeug untergebracht. Eines schönen Morgens zogen wir, ich war natürlich mit bei dem Fest, aufs Meer hinaus und hatten die Klippenreihe bald glücklich hinter uns. Wir wagten uns ziemlich weit hinaus. Ich sehe noch eine Schildkröte, die uns, den Kopf überm Wasser, im Vorüberfahren nachschaute. Die Fischer waren alle in fröhlicher Stimmung und ruderten eifrig. Wir kamen den Grotten von Mara gegenüber an eine Stelle, Thunloch genannt, wo das Wasser sehr tief ist. Dort, sagt man, schlafen die Thunfische nachts in einer Tiefe, die den Haifischen unerreichbar ist. Nach Fischen spähend, schwebte eine Wolke von Seevögeln über dem Loch. Sobald einer an der Oberfläche erscheint, stoßen die Vögel mit unglaublicher Geschwindigkeit darauf herab und steigen mit einem Bissen im Schnabel wieder in die Höhe. So herrscht im Meer und in der Luft, selbst in unseren Pirogen, nur der Gedanke an Blut und Mord. Als ich meine Gefährten fragte, warum sie nicht eine lange Angelschnur in das Thunloch hinunterließen, erwiderten sie, dass es unmöglich sei, es wäre ein geheiligter Ort, der Gott des Meeres wohne da. Wir ließen also das Thunloch hinter uns, und der Führer der Piroge bezeichnete einen Mann, der die Stange ins Meer lassen und die Angel auswerfen musste. Lange Minuten wurde gewartet, kein Thunfisch biss an. Ein anderer Ruderer kam an die Reihe, und diesmal biss ein prachtvoller Thunfisch an und bog die Stange hinunter. 4 kräftige Arme hoben sie empor, indem sie die Taue hinten anzogen, und der Fisch erschien an der Oberfläche. Aber gleichzeitig schnellte ein riesiger Hai über die Wogen, ein paar furchtbare Bisse, und wir hatten nichts weiter am Angelhaken als einen abgetrennten Kopf. Nun gab der Führer mir ein Zeichen, und ich warf die Angel aus. Nach ganz kurzer Zeit fischten wir einen riesenhaften Thunfisch. Ohne es viel zu beachten, hörte ich meinen Nachbarn unter sich kichern und tuscheln. Das durch Stockschlägen auf den Kopf getötete Tier wand sich auf dem Boden des Fahrzeuges, und sein Leib, jetzt einem schillernden Spiegel gleich, entsandte 1000 blitzende Strahlen. Ein 2. Mal hatte ich ebenfalls Glück. Meine Gefährten beglückwünschten mich fröhlich, nannten mich einen Glückspilz, und in meinem Stolz widersprach ich nicht. Aber in dem einstimmigen Lob unterschied ich, wie bei meinem ersten Versuch, ein unerklärliches Lachen und Getuschel. Das Fischen währte bis zum Abend. Als der Vorrat der kleinen Köderfische erschöpft war, entzündete die Sonne rote Flammen am Horizont, und unser Fahrzeug war mit 10 prächtigen Thunfischen beladen. Wir bereiteten uns zur Rückfahrt vor. Während alles instand gesetzt wurde, fragte ich einen jungen Burschen nach dem Sinn der ganz leise gewechselten Worte und nach dem Lachen, das beide Male meinen Fang begleitet hatte. Er weigerte sich zu antworten. Aber ich ließ nicht nach, denn ich wusste, wie gering die Widerstandskraft des Maori ist und wie bald er energischem Drängen nachgibt. Schließlich vertraute er mir an, wem der Thunfisch in den Angelhaken beißt, und meine hatten das beide getan, dem ist zu Haus die Wahina untreu. Ich lächelte ungläubig, und wir kehrten zurück. Die Nacht bricht in den Tropen schnell herein, es galt ihr zuvorzukommen. 22 muntere Pagaien, schaufelartige Ruder, tauchten gleichzeitig ins Wasser, und um sich anzufeuern, stießen die Ruderer im Takt dazu laute Rufe aus. Unsere Piroge hinterließ eine phosphorleuchtende Furche. Mir war zumute wie auf einer tollen Flucht, die ergrimmten Herrscher des Ozeans verfolgten uns. Und um uns schnellten wie fantastische Scharen unbestimmter Gestalten die aufgeschreckten Fische empor. Vor uns war das Land von lohenden Feuern erhellt. Es waren enorme Fackeln von Zweigen des Kokosnussbaumes. Der Anblick der auf dem Sande am Ufer des beleuchteten Meeres lagernden Fischerfamilien war wunderbar. Einige saßen reglos da, andere liefen, die Fackeln schwingend den Strand entlang, die Kinder sprangen hin und her, und man vernahm in der Ferne ihr stilles Geschrei. Mit leichtem Schwung fuhr unsere Piroge auf den Strand, und die Verteilung der Beute begann sogleich. Alle Fische wurden auf die Erde gelegt, und der Anführer teilte sie in so viele gleiche Teile, wie die Anzahl der Personen, Männer, Frauen und Kinder betrug, die sich am Fischfang und dem Fischen der Köderfischchen beteiligt hatten. Es waren 37 Teile. Ohne Zeit zu verlieren, nahm meine Wahina ein Beil, spaltete Holz damit und zündete ein Feuer an, während ich noch ein wenig Toilette machte und mich wegen der Nachtkühle einhüllte. Von unseren beiden Anteilen wurde der eine gekocht und den anderen bewahrte Tihura roh auf. Dann fragte sie mich des Langen und Breiten über die verschiedenen Vorkommnisse beim Fischfang aus, und ich befriedigte willfährig ihre Neugierde. Genügsam und kindlich erheiterte sie sich an allem, und ich beobachtete sie, ohne sie meine geheimen Gedanken merken zu lassen. Im Grunde meiner Seele war, ohne jede Ursache, eine Unruhe erwacht, die nicht zu beschwichtigen war. Ich brannte darauf, an Tihura eine Frage zu stellen, eine gewisse Frage, und es half mir nichts, mir zu sagen, wozu. Ich antwortete mir selber, wer weiß. Die Zeit des Schlafengehens kam heran, und als wir beide ausgestreckt nebeneinander lagen, fragte ich plötzlich, »Bist du vernünftig gewesen?« »Ja.« »Und dein Geliebter?« »War er nach deinem Geschmack?« »Ich habe keinen Geliebten.« »Du lügst. Der Fisch hat es verraten.« Tihura erhob sich und blickte mich starr an. Ihr Antlitz hatte einen seltsam mystischen Ausdruck majestätischer Größe, der mir fremd war und den ich in ihren heiteren, fast kindlichen Zügen nie vermutet hätte. Die Atmosphäre in unserer kleinen Hütte hatte sich verwandelt. Ich fühlte, dass etwas Erhabenes sich zwischen uns erhob. Tihura schlich leise zur Tür, um sich zu vergewissern, dass sie gut verschlossen war, und als sie bis in die Mitte der Kammer zurückgekommen war, sprach sie folgendes Gebet: »Rette mich! Rette mich! Es ist Abend! Wache über mich, o mein Gott! Wache über mich, o mein Herr. Behüte mich vor Betörung und schlechten Ratschlägen. Bewahre mich vor einem plötzlichen Tode, vor dem Bösen und vor Verwünschungen. Möge Frieden herrschen unter uns. O mein Gott, schütze mich vor den rasenden Kriegern. Hüte mich vor dem, der mich bedroht, den es freut zu ängstigen, vor dem, dessen Haar sich beständig sträubt. Auf dass ich und mein Geist leben können. O mein Gott!« An diesem Abend wahrlich habe ich mit Tihura gebetet. Als sie ihr Gebet beendet hatte, kam sie mit Tränen in den Augen zu mir hin und flehte mich an, sie zu schlagen. Und vor dem tiefen Ernst dieses Antlitzes, vor der vollkommenen Schönheit dieser lebenden Statue, glaubte ich, die von Tihura heraufbeschworene Gottheit selber vor mir zu sehen. Verflucht sei ewig meine Hand, wenn sie es wagte, sich gegen ein Meisterwerk der Natur zu erheben. Sie wiederholte ihr Flehen, sie zu schlagen. »Tust du es nicht, so zürnst du lange und wirst krank.« Ich küsste sie. »Und jetzt, wo ich sie ohne Misstrauen liebe, so liebe, wie ich sie bewunderte, kamen mir die Worte Buddhas auf die Lippen. Durch Sanftmut muss man den Zorn besiegen, durch das Gute Böses und durch Wahrheit Lüge. Diese Nacht ward göttlich, köstlicher als die anderen alle, und strahlend erwachte der Tag. Früh morgens brachte ihre Mutter uns einige frische Kokosnüsse. Mit einem Blick befragte sie Tihura. Sie wusste. Mit feinem Mienenspiel sagte sie zu mir, »Du warst gestern auf dem Fischfang. Ist alles gut verlaufen?« Ich erwiderte, »Ich hoffe, bald wieder dabei zu sein.« Ich war genötigt, nach Frankreich zurückzukehren. Wichtige Familienangelegenheiten riefen mich zurück. Lebe wohl, gastfreies Land, köstliches Land, Heimat der Freiheit und der Schönheit. 2 Jahre älter geworden und um 20 Jahre verjüngt gehe ich fort, verwildeter, als ich gekommen war, und doch gescheiter. Die Wilden, diese Unwissenden, haben den alten Kulturmenschen vieles gelehrt, vieles in der Kunst zu leben und glücklich zu sein. Vor allem haben sie mich gelehrt, mich selber besser zu kennen. Ich habe von ihnen nur tiefste Wahrheit gehört. Als ich den Quai verließ, um an Bord zu gehen, sah ich Tehura zum letzten Mal. Sie hatte Nächte hindurch geweint. Jetzt saß sie erschöpft und traurig, aber mit ruhig herabhängenden Beinen auf einem Stein, und ihre starken, festen Füße berührten das schmutzige Wasser. Die Blume, die sie am Morgen hinters Ohr gesteckt hatte, war welk auf ihre Knie herabgefallen. Hier und dort starrten andere wie sie, matt, schweigend, düster, gedankenlos auf den dichten Qualm des Schiffes, das uns alle für immer weit forttragen sollte. Und von der Schiffsbrücke aus glaubten wir, während wir uns immer weiter entfernten, mit dem Fernglas auf ihren Lippen noch lange jene alten maorischen Verse zu lesen. Ihr leisen Winde von Süd und Ost, die ein zärtlich Spiel über meinem Haupte vereint, eilt schnell zur nächsten Insel hin. Dort findet ihr im Schatten seines Lieblingsbaumes ihn, der mich verlassen hat. Sagt ihm, dass ihr in Tränen mich gesehen. Matthias Lea las aus Noah Noah von Paul Gauguin.